Das Präsidium der Obersten Volksversammlung der DVJK veröffentlicht am 25. August den Erlass Nummer 1269. Laut dem Erlass werden als Auszeichnung jener, die beim Bau des Baekdusan-Kraftwerkes der Heroischen Jugend Nummer 3 große Arbeitsleistungen vollbrachten, den 14 Personen der Titelheld der Arbeit der DVJK, den 22 Personen der Kim Il-sung Ehrenpreis für die Jugend, den 25 Personen der Kim Jong-il Ehrenpreis für die Jugend und vielen Funktionären, Kommandeuren und Mitgliedern der Jugendstoßtrupps, Erbauern und den leitenden Mitarbeitern, Wissenschaftlern, Technikern und Arbeitern, die zum Bau von Maschinen und Anlagen für das Kraftwerk und zur Lieferung und zum Transport von Baumaterialien beitrugen, Ehrentitel, Orden und Medaillen verliehen.